Und dann schaff ich dich und ich fühl mich wie ein Und dann schreibe ich dich und ich fühle mich wie ein